Der Sprecher des Konsultativrates der im Norden lebenden ehemaligen südkoreanischen Persönlichkeiten zur Beschleunigung der friedlichen Vereinigung nahm am 26. Oktober eine Stellung. Darin hieß es, das südkoreanische Regime veranstaltete jüngst im Pyeonghwa-Nuri-Park vom Haus Rimjin in der Stadt Pasu, Bezirk Gyeonggi, die Grundsteinlegung für den Bau des Gedenkmuseums für die im Koreakrieg nach Norden entführten Persönlichkeiten. In seiner Gedenkansprache redete der südkoreanische Vereinigungsminister Hong Yong-pyo, dass die Frage der im Koreakrieg nach Norden verschleppten Personen eine Frage der Menschlichkeit und des Sittengesetzes sei, die auf alle Fälle gelöst werden solle, und dass die Wahrheit über die Entführung der Südkoreaner nach Norden genau geklärt werden solle. Damit offenbarte er seine unreine Absicht dazu, mit der Frage der im Koreakrieg nach Norden entführten Persönlichkeiten die Kampagne zur Konfrontation mit der DVJK noch boshafter zu entfalten. Bei den Persönlichkeiten, die das südkoreanische Regime als die im Koreakrieg nach Norden entführten Personen bezeichnet, handelt es sich um die Personen, die im vergangenen Vaterländischen Befreiungskrieg von der Entfesselung des Aggressionskrieges gegen den Norden durch die USA und das südkoreanische Lee Sung-man-Regime und der Kolonialherrschaft in Südkorea völlig enttäuscht, mit Sehnsucht nach dem wahren Weg und der echten Obhut für ihr Leben freiwillig in den nördlichen Teil Koreas kamen. In der Obhut der DVJK führten sie ein sinnvolles und glückliches Leben. Auch ihre Familienangehörigen und Verwandten in Südkorea erfuhren durch mehrmalige Heimatbesuche und Treffen der getrennten Familienangehörigen und Verwandten zwischen dem Norden und dem Süden, dass sie in der Obhut der DVJK ein sinnvolles und glückliches Leben führten. Was die Entführungsfrage angeht, ist das südkoreanische Regime der größte Entführer und Menschenrechtsverletzer in der Welt. Im vergangenen Koreakrieg verschleppten die USA und Südkorea durch Drohung und Erpressung mit Atombombe unzählige Menschen gewaltsam nach Südkorea und fügten ihnen und ihren Familienangehörigen und Verwandten jahrzehntelang unerträgliches Leiden der lebenslangen Trennung zu. Am hellen Tage entführt das südkoreanische Regime die DVJK-Bürger, darunter auch 12 jungen Frauen, und begeht damit ohne Zögern die inhumanen Gräueltaten. Mit der Errichtung des angeblichen Gedenkmuseums für die im Koreakrieg nach Norden entführten Persönlichkeiten führt das Park-Geun-hye-Regime eine wahnwitzige Kampagne zur Konfrontation mit dem Norden, um jeden Preis die DVJK als Entführer zu brandmarken, die intrigante Menschenrechtskampagne gegen die DVJK versteckt durchzuführen und sich aus der schlimmsten Herrschaftskrise zu retten, die den Untergang von Park-Geun-hye beschleunigt. Durch die Fabrizierung der angeblichen Frage der im Koreakrieg nach Norden entführten Persönlichkeiten beschäftigen sich Park Geun-hye und ihre Clique wie verrückt mit der intriganten Anti-DVJK-Kampagne. Die DVJK wird diese böse Provokation keinesfalls zulassen und im Namen der gesamten koreanischen Nation, einschließlich der freiwilligen Einwanderer nach Norden, die Verbrecher erbarmungslos bestrafen.